ARD. Oh, das Telefonieren ist nicht nur im Hörspiel eine dramatische Unsitte. Gängige Unterhaltungsfilme und Stücke des Boulevardtheaters dramatisieren Handlung mit Vorliebe, indem das Telefon läutet und die im Raum anwesenden Personen darauf reagieren müssen. Ja, bitte? Fuchs, das Telefonieren ist für sich schon reines Hörspiel. Als Dialog zwischen Gesprächspartnern, die sich nicht sehen können. Richtig, Hase. Zugleich ist das Telefon ein technisches Medium des privaten und beruflichen Partnergesprächs. Und es ist richtig, dass moderne Sprachbücher sprechen unter den Bedingungen des Übertragungskanals Telefon systematisch einüben lassen. Wenn es im Hörspiel auch ein etwas billiges Mittel ist, dass die neue Person sich dramaturgisch ins Geschehen einläutet, gibt es doch gelegentlich Hörspiele, die das Telefonieren selbst und die Funktion des Telefonierenden zum Handlungsträger machen. Genau, Hase. Ernst Johansens Brigadevermittlung, das Schicksal eines Fernsprechertrupps in der Materialschlacht des Ersten Weltkriegs akustisch dokumentierend, ist eben ein solches Beispiel aus dem militärischen Bereich. Wie Der Telefonist von Walter Jens, der die Verschwörung des 20. Juli 1944 aus der spannungsdichten Situation der Telefonzentrale darstellt. Nein, jetzt übertreib mal nicht. Verschwörung. Was soll denn das um alles in der Welt für eine Verschwörung sein? Ich bitte dich, so etwas kurz vor meinem Geburtstag zu lancieren. Gerhard. Meinst du, das ist Zufall? Ja, natürlich ist das kein Zufall. Schließlich wirst du 100. Sag mal, bist du so einfältig oder stellst du dich nur so? Ein schöner Geburtstagsgruß ist das, vorgebracht von irgendwelchen dahergelaufenen Dilettanten. Gerhard, es tut mir leid, aber ich bin selbst noch nicht dazu gekommen, das anzuhören, wollte es dir nur gleich weiterleiten. Ist doch schön, dass die Jugend dich entdeckt. Was für eine Jugend? Was ist das überhaupt? Wo wird sowas aufgenommen? Geschweige denn gesendet? Ja, hier bei uns im Öffentlich-Rechtlichen. Du machst Witze. Ach komm, jetzt sei doch nicht so stur. Man könnte mal einen, da spricht ein 100-Jähriger. Sehr witzig. Ja, sehr witzig. Der dunkle Fleck ist ziemlich angesagt. Das geht gerade ganz schön durch die Decke. Davon kannst du doch nur profitieren. Ich muss nicht mehr profitieren. Das ist das einzig Gute in meinem Alter. Neulich hast du dich noch beklagt, dass man dich vergessen hat. Besser vergessen, als auf eine solche Weise erinnert. Mr. Hörspiel. Die wissen doch gar nicht, was das ist, ein Hörspiel. Keinen blassen Schimmer haben die. Jetzt steck deine Eitelkeit doch mal für einen Moment zurück und überhör ein paar blöde Ausdrücke. Gib denen doch eine Chance, die müssen die Welt auch erstmal für sich entdecken. Ach. Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern Hab. Umgekehrt ist das Gegenteil von Hab aber nicht böse, sondern Seligkeit. So führt jeder Begriff zu einem anderen, bis wir uns jenseits von Gut und Hab befinden. Sie hören Maschinen, die zerspringen können. Ein Hörstück von Gerhard Pressler. Es heißt nicht zu Buche, sondern zur Eiche schlagen. Denn Buchen soll man fluchen und Eichen soll man schlagen, bis sie geeicht sind. Dann kann man sie abbuchen. Wenn man einen Baum schlägt, so wird er erst im Vorgang des Fällens zu dem, was wir in unserer Einfältigkeit, die ihren Begriff ja von dem Analogium her sucht, dass sie sich ein einziges Mal fällen lässt, als Baum überhaupt erst begreifen. Weshalb man einstmals auch nicht davon sprach, einen Baum zu schlagen, sondern Holz zum Baum zu schlagen, so wie man jemanden zum Ritter schlägt. Überhaupt gebührt nur demjenigen Adel, der zu etwas geschlagen wurde und damit auch mit etwas geschlagen ist, zum Beispiel mit seinem Beruf oder seinem Leben, ganz allgemein also mit seiner Existenz, dafür einstand, dass er einen Irrtum beging. Es heißt nicht nagelneu, sondern schraubenneu, denn der Nagel ist so alt wie die Menschheit, zumindest wie unsere Zeit, die mit einem Genagelten begann. Es heißt nicht, das ist undenkbar, sondern das ist undankbar, denn alles ist denkbar für mich, nur dass es mir eben keiner dankt. Es heißt nicht Hebamme, sondern Ziehmutter. Es heißt nicht wahrnehmen, sondern falsch herausgeben. Es heißt nicht Kühlbox, sondern Schwitzkasten. Es heißt nicht mein Eid, sondern dein Eid, denn wegen dir stehe ich doch vor Gericht als Eidechse Homo und werde verleumdet, bevor der Hahn noch dreimal tropft. Es heißt nicht Heidschmucke, sondern Christkind. Es heißt nicht Windbeutel, sondern Pustekuchen. Es heißt nicht Ausbüchsen, sondern Eindosen. Es heißt nicht sauber, sondern rein. Nicht Pepsi, sondern Coke. Nicht Meerschweinchen, sondern Schweinemärchen. Nicht Kuala Lumpur, sondern Cuba Libre. Nicht Allianz der Nordstaaten, sondern Sazam Comfort. Nicht Bob Dylan, sondern Eduard Zimmermann. Nicht Roy Black, sondern Roberto Blanco. Nicht Hochzeit, sondern Tiefdruck. Nicht Membran, sondern Vegan. Nicht Fuerte, sondern Führe mich, erlöse mich, erbarme dich. Nicht Servus, sondern Domino. Nicht Hacke, sondern Rosenthal. Nicht Picasso, sondern Kreuz Bubu. Nicht Max Ernst, sondern Ernst Fuchs. Nicht Semmelrogge, sondern Roggensemmel. Nicht Schneekoppe, sondern Koppenschnee. Es heißt nicht Friedrich, sondern Kämpfrich. Und vor allem und ganz besonders und ohne jegliche Ausnahme heißt es, aber auch wirklich nie und niemals, nie Tsche, sondern vielmehr immer Tsche und ewig Tsche. Und das auf alle Zeit. Und bis ich euch etwas anderes mitteile. Richtig, richtig, richtig. Ja, Maschinen, die zerspringen können. Das ist eine Produktion, an die ich gern zurückdenke. Zum 100. Todestag von Nietzsche. Der Titel ist ein Zitat aus einem Brief an Köselitz aus dem Jahr 1881. Da schreibt Nietzsche: Denn ich gehöre zu den Maschinen, welche zerspringen können. Das habe ich versucht, auf eine etwas launige Weise umzusetzen. Die ganzen anderen Beschäftigungen mit ihm waren alle so bierernst. Naja, vielleicht bin ich etwas übers Ziel hinausgeschossen. Übrigens war Nietzsche der Erfinder des Wortes Hörspiel. Bereits 1876 schrieb er: In Wagner will ebenso alles Hörbare der Welt auch als Erscheinung für das Auge ans Licht hinaus und hinauf, will gleichsam Leiblichkeit gewinnen. Seine Kunst führt ihn immer den doppelten Weg. Aus einer Welt als Hörspiel in eine rätselhaft verwandte Welt als Schauspiel. Und umgekehrt. Er ist fortwährend gezwungen, und der Betrachtende mit ihm, die sichtbare Bewegtheit in Seele und Urleben zurückzuübersetzen und wiederum das verborgenste Weben des Inneren als Erscheinung zu sehen und mit einem Scheinleib zu bekleiden. Lass uns doch das Leben von Mr. Hörspiel Gerhard Pressler und mit ihm die Geschichte des Hörspiels einmal ganz von vorne vorlesen. Rollen, das ist gut. Das ist auch einfacher zu zweit, aber dann können wir jetzt auch gleich den Schönheitsfehler aus dem Weg räumen, der mir leider bei deiner Themenwahl aufgefallen ist, die Excuse ich... Excuse me? Mir, ja, wie du weißt, ansonsten immer, hier ist nichts geskriptet, das denke ich mir gerade aus, ansonsten immer uneingeschränkt bewundere und rückhaltlos unterstütze. Schönheitsfehler? Na, hör mal. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Naja, ich möchte es ja nicht rauspressen, aber Pressler ist zwar genau in dem Jahr geboren, als das erste Hörspiel über den Äther ging, aber das sind ja letztlich, ich würde sagen, eine ganze Reihe Menschen, die deshalb nicht unbedingt etwas mit dem Hörspiel zu tun haben, auch wenn Pressler natürlich später... Ja. Mal sehen, was unser Universalexperte dazu zu sagen hat. Ist. Gerhard Pressler wird am 21. September 1924 in Königs Wusterhausen geboren und feiert in diesem Jahr zusammen mit dem deutschen Hörspiel seinen 100. Geburtstag. Pressler ist der Sohn des Rundfunkpioniers Heinrich Pressler, 1897 bis 1953, der ihn bei den Aufnahmen von Walter Ruttmanns Tonfilm ohne Bilder Weekend aus dem Jahr 1930 als Kinderstimme unterbringt. Erlkönig, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Eine erste selbstständige Hörspielarbeit aus dem Jahr 1944, Sendemast, gilt als verschollen. 1952 produziert Pressler das Hörspiel Mangelnde Theatralik, das wegen seiner unklaren und teilweise verwirrten Handlungsstruktur, aber auch nicht zuletzt wegen Presslers Kritik an der mangelhaften Aufarbeitung der jüngsten deutschen Vergangenheit, zwiespältig aufgenommen wird. In den 1950er und 60er Jahren ist er Produzent mehrerer Unterhaltungsformate für den Rundfunk, die in der Regel live gesendet und nicht aufgezeichnet werden. Speck und Rolle, Jeder kommt zum Zug und Wer gibt. Im Jahr 1973 siedelt Pressler überraschend in die DDR über und produziert in den nächsten Jahren für den dortigen Rundfunk eine Reihe von Hörspielen. Darunter Einblicke in das Kombinat Sindermann, Umsturz will gelernt sein, Extraschicht oder Umschulung für Woltinski. Obwohl von der DDR als Westler durchaus hofiert und mit vergleichsweise großzügigen Mitteln ausgestattet, kehrt Pressler Ende der 1970er Jahre wieder zurück in die BRD. Nach zwei wenig beachteten Versuchen, erneut als Hörspielautor Fuß zu fassen, beschäftigt er sich in den 1980er Jahren vor allem mit Produktionen für den Kinderfunk. Da drüben wohnt der Mann mit dem Affengesicht oder Kinderbriefe an den Teufel. In den 1990er Jahren folgt mit Sonderdienst Seehaus ein historischer Stoff aus der Zeit des Nationalsozialismus und mit Zeugenschutzprogramm 2007 eine seinerzeit als verklausulierte Nabelschau kritisierte Aufarbeitung seiner Zeit in der DDR. Es soll Presslers letzte offizielle Produktion für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sein. Ein beeindruckendes Leben. Klingt spannend. Spannend, ja. Aber richtig spannend wird es erst noch, wenn wir zum Thema unserer Sendung kommen. Der dunkle Fleck. Ja, da bin ich nun tatsächlich gespannt wie eine Wäscheleine, was du bei einem solch produktiven Mann herausgefunden hast. Hat er sich des Plagiats schuldig gemacht, Schauspielerinnen belästigt und Schauspieler schikaniert? Auszuschließen ist das natürlich alles nicht. Aber das, worauf ich gestoßen bin, geht leider in eine andere Richtung. In welche Richtung? Pressler ist ein Vordenker der neuen Rechten. Wie? Neben seiner Arbeit im Funk hat er sich auch noch mit rechter Ideologie beschäftigt? Nicht neben seiner Arbeit, sondern bei seiner Arbeit. Wir hören einen Ausschnitt aus Gerhard Presslers Hörspiel Geschichte eines Verfolgungswahns aus dem Jahr 1957. Warum der menschliche Geist durch alle Jahrhunderte so unendlich viel des Wahnes, so wenig der Wahrheit und der Wesenheit zutage gefördert hat? Hauptursache ist dieses, dass dank der Arbeitsteilung im Haushalte des werdenden kulturellen Lebens die eine Gruppe von Menschen das Leben unbedacht und unbewusst erlebten, die andere Gruppe es erlebnislos bedacht und gedeutet haben. Die einen erleben ohne zu bedenken, die anderen bedenken ohne zu erleben. Am nächsten Morgen fuhren wir mit den beiden Ärzten hinaus über die Ries bis zu Kilometer 10. Von dort links abbiegend die ehemalige alte Grazer Straße, heute ein schlecht erhaltener Fahrweg mit unzähligen Wasserrasten, für ein Auto ein sehr strapaziöser Fahrweg. Mitten durch Felder und Wiesen, vorbei an einzelstehenden Bauernhöfen, in deren Vorgärten herbstliche Blumen in entzückender Buntheit blühten, dabei an diesem strahlenden Vormittag ab und zu ein Blick auf die waldigen Höhen des Schöckels und weiter in blendende Ferne. Unsere Stimmung wurde zuversichtlich, ja froh. Und so betraten wir auch beladen mit vielen Flaschen Mineralwassers lächelnd das Zimmer des Freundes. fanden dort zu unserer schmerzlichen Überraschung ein fieberndes, jammerndes Häuflein menschlichen Elends, erschöpft und nervenzerrüttet durch eine schlaflose Nacht. Und in welcher Umgebung ein Mensch, der sich das luxuriöseste Sanatorium hätte leisten können, war hierher geflohen auf einen einsamen Bauernhof, in die primitivsten Verhältnisse, in dieses Strindberg-Schloss, wie wir den Hof alsbald tauften. Das Befinden von Trebitsch war sehr unbeständig. Sonntag, den 18. September, war er frisch und verbrachte fast den ganzen Tag im Freien, verlangte danach, dass ich ihm auf dem kleinen, verstimmten Pianino, das im dritten Zimmer stand, vorspielte. Musik rief in diesen Tagen sogleich bei ihm Tränen hervor. Besonders die heldischen Klänge aus dem Einzugsmarsch des Tannhäuser griffen ihm ans Herz. »Ach, ihr wisst ja gar nicht, wie schön das ist«, rief er da schluchzend aus. Seine unermessliche Liebe und Sehnsucht nach allem, worin sich die deutsche Seele offenbarte, erschütterte ihn tief. Schon ein halbes Jahr früher konnte ihn ein Roman über das Ende der Hanseatonika zu Tränen rühren. So stark war seine Miterlebensfähigkeit mit den Leiden deutscher Menschen, der ewigen Kinder, die nicht merkten, wie die Schlauen immer wieder über sie triumphierten. Ach. Das zieht einem wirklich die Schuhe aus. Und das wurde damals gesendet? 1,5 Stunden, zur besten Sendezeit. Und du musst bedenken, dass damals noch kaum jemand einen Fernseher hatte und viel mehr Menschen abends vor dem Radio saßen, statt Fußball geschaut haben. Okay, aber jetzt noch mal langsam. Für alle und vor allem die Schnecken. Es geht da um einen gewissen Trebitsch? Genau. Fakt ist... Arthur Trebitsch wurde am 17. April 1880 in Wien geboren und starb am 26. September 1927 in der Nähe von Graz. Er war Sohn des jüdischen Seidenindustriellen Leopold Trebitsch und Klassenkamerad und Schulfreund von Otto Weininger. Jenem Otto Weininger, den Adolf Hitler als einzigen anständigen Juden bezeichnete, weil er sich das Leben nahm, als er sich über die Konsequenzen seiner Abstammung bewusst wurde. Trebitsch verließ mit Ende 20 die jüdische Glaubensgemeinschaft und begann in zahlreichen Schriften die sogenannte jüdische Weltverschwörung gegen das deutsche Volk zu behandeln. Auch fühlte er sich persönlich bedroht und verfolgt und führte zahlreiche Prozesse gegen Personen aus seinem Umfeld, die ihm angeblich nach dem Leben trachteten. Immer wieder wurde er in die Psychiatrie eingewiesen, bis er mit 47 Jahren an Lungentuberkulose verstarb. Ich komme mittags von der Schule heim und verkünde fröhlich, dass wir keine Hausaufgaben aufhaben. »Das trifft sich gut«, sagt mein Vater, verschwindet in seinem Arbeitszimmer und kommt mit einem riesigen Stapel Papiere und Manuskripte zurück, die er vor mich auf den Küchentisch legt. »Dann hast du ja Zeit, das hier alles durchzugehen.« Ich bekomme einen blauen Kopierstift in die Hand gedrückt und habe die Aufgabe, in allen Texten das Wort »Volksempfänger« durchzustreichen und durch Radioapparat zu ersetzen. Der Gedankenhäcksler, ein Dokumentarhörspiel, 1971. Können Sie noch einmal erzählen, was in Ihrem Körper vor sich geht, wenn ein bedrohlicher Gedanke entsteht? Sie meinen, wenn der Gedankenschadwurm einzudringen versucht? Genau. Dann verwandelt sich der Alltagskörper in den heilenden Leib. Und was geschieht da genau? Der Gedankenhäcksler ist eine Konstruktion von unzähligen, fein geschliffenen Messern und Schneidwerkzeugen, die sich im ganzen Körper mit rasender Geschwindigkeit drehen. Angefangen von der Fontanelle, wo der Gedankenschaltwurm eindringt, bis hinunter zu den Füßen. Der Gedankenschaltwurm ist ihnen hilflos ausgeliefert. Er wird in winzige Scheibchen zerteilt, die auf ihrem Weg von oben durch den Körper nach unten immer weiter zerschnitten und zerkleinert werden, bis der Gedankenschaltwurm nur noch aus Krümeln besteht und sich nicht mehr zusammensetzen kann, was er dennoch immer wieder versucht. Wie fühlt sich das an in Ihrem Inneren? Es ist sehr schmerzhaft. Es fühlt sich an, als ob der ganze Körper von innen brennt. während man von außen nichts erkennen kann, der heilende Leib sogar leuchtet. Deshalb versuche ich, den Gedankenschattwurm schon vorher abzuhalten und gar nicht erst in den Körper gelangen zu lassen. Und wie machen Sie das? Ich versuche nicht mehr zu denken. Ich höre nicht hin, was die Menschen sagen. Ich schalte auf Durchzug. Ich lese nicht mehr, was im Blättle steht. Ich stelle mich nackt in die Natur. Ich sammle Steine und Blätter und untersuche Fußabdrücke im Schlamm. Das Denken schadet mehr, als es nützt. Herr Professor Brandner, können Sie etwas über die Entstehung dieser Vorstellung von einem Gedankenhäcksler bei Ihrer Patientin sagen? Ja, es handelt sich um eine einfache Hausfrau und Mutter, seit mehr als 20 Jahren verheiratet, die im kleinen Betrieb ihres Mannes mitgeholfen hat, den Haushalt geführt, die Kinder großgezogen. Mit den Enttäuschungen konnte sie umgehen, weil sie das Leben führte, wie es ihr von den Eltern vorgeführt wurde und wie sie es um sich herum erlebte. Ja? Also kurz, sie kannte nichts anderes. Eines Tages bekommt sie eine kostenlose Probenummer eines dieser neumodischen Frauenmagazine in den Briefkasten gesteckt, in denen es immer wieder um Emanzipation und die Befreiung der Frau aus ihrer angestammten Rolle geht. Können Sie uns dazu ein konkretes Beispiel bringen? Ja, eben. Und wie wir feststellen konnten, ging es in dieser Ausgabe in einem Artikel um das Anrecht der Frau auf Ansprache und Beachtung, Zärtlichkeit und Zuwendung durch ihren Ehemann. Wir müssen also tatsächlich annehmen, dass der Patientin in diesem Moment die ganze Frustration ihrer bislang unterdrückten Bedürfnisse zu Bewusstsein kam und dieser Verdrängungsprozess nicht länger aufrechterhalten werden konnte. Der Schmerz darüber einerseits, andererseits die unmittelbare und durchaus realistische Einsicht, nach 20 Ehejahren nichts mehr ändern, also das ihr Zustehende nicht einfordern zu können, führten zur Entwicklung besagter Wahnidee vom Gedankenhäcksler, der den gerade im Entstehen begriffenen Gedankenschadwurm von einer möglichen Emanzipation unmittelbar abwehrte. Das heißt, Aufklärung lässt Wahn entstehen? Womöglich ist das eine weitere ihrer dialektischen Wirkweisen. Und was können wir daraus lernen? Dass nichts außerhalb eines gesellschaftlichen Kontextes stattfindet und das Individuum in seiner Vereinzelung nicht selten überfordert ist. Anfang der 1980er Jahre, nachdem ich wieder in der BRD war, beschäftigte ich mich erneut mit dem Thema Geisteskrankheiten. Und das kann ich schon einmal als Resümee anbieten. Es ist unmöglich, tatsächlich unmöglich, einen Geisteskranken, sagen wir einen Schizophrenen, im Hörspiel entstehen zu lassen. Ich habe es mehrfach versucht. Angefangen von Geschichte eines Verfolgungswahns aus dem Jahre 1957. Dann fast 20 Jahre später mit Geheimhaltungsriten. Im weitesten Sinne auch 1985 mit Zehrmanns unmittelbar bevorstehender Aufstieg. Obwohl es da im Wesentlichen um etwas anderes geht. Dort war mein Ansatz, das Thema nicht zentral zu fassen. Weshalb ich die Psychose in die Nebenfigur der Stefanie verlagert habe. Ach, auch da bin ich letztlich gescheitert. Dann gab es noch zwei späte Versuche, 2007 und 2013. Von denen aber nur einer, nämlich Verschönerungsverein, überhaupt fertiggestellt wurde. Du, Fuchs, gibt es eigentlich auch bei Tieren so etwas wie Wahnsinn? Das ist aber kein Thema für die Kinderstunde, Hase. Aber es interessiert mich. Weil dich damals der Igel und seine Frau fast in den Wahnsinn getrieben haben? Erinnere mich bloß nicht daran. Sie müssen sich das folgendermaßen vorstellen. Ich war 1973 in die DDR gegangen und habe dort 5,5 Jahre gelebt und beim Rundfunk gearbeitet. Ich war da übrigens durchaus kein Einzelfall. Man kennt ja nur Stefan Heim und Biermann, die in den Osten gegangen sind. Aber das war 20 Jahre vor mir. Ich ging ja, nicht gerade kurz, aber so 2-3 Jahre vor Biermanns Ausbürgerung. Aber ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Auf meine Arbeit an den Wahnsinnsstimmen, wie ich das Projekt für mich im Laufe der Jahre genannt habe. Deshalb kürze ich das ab und springe nach vorn ins Jahr 1979, als ich mich entschloss. Sie können sich vorstellen, dass mir das nicht leicht gefallen ist, wieder zurück in die BRD zu gehen. Jetzt war da natürlich der Verdacht, dass man mich drüben zum Spion ausgebildet hat, weshalb ich eine Überprüfung über mich ergehen lassen musste, die sich gewaschen hat. 1,5 Monate dauerte die. Dazu hat man mich in eine geschlossene Abteilung in die Karl-Bonhoeffer-Klinik gebracht, Bonnie's Ranch, wo ich dann den ganzen Tag verhört und psychologisch untersucht wurde. Natürlich war ich dort abgetrennt von den wirklichen Patienten. Trotzdem habe ich einiges mitbekommen, was mich dann auf die Idee mit den Wahnsinnsstimmen gebracht hat. Fuchs, was ist das denn eigentlich genau, Wahnsinn? Ich glaube, wenn Menschen Tiere reden hören. Aber wir können doch gar nichts reden. Das ist ja das Problem. Ich hab genug vom Problem. Ich will zurück zum Kinderfunk. Da war alles so schön einfach. Ja, der Kinderfunk. Liste meiner nicht produzierten oder nicht gesendeten oder zwar produzierten, aber nicht gesendeten oder weder produzierten noch gesendeten Hörspiele. An erster Stelle natürlich meine Hörspielbearbeitung von John Cages 433. Dann von den Farben. Insassen der Blindenanstalt Greifswald erklären, was sie sich unter verschiedenen Farben vorstellen. Oder aus irgendeinem Grund vom Blinden- und Sehschwachenverband der DDR verhindert. Begründung war vielleicht nur vorgeschoben. Habe ähnliche Sachen in den 1980ern dann in der BRD probiert. Ebenso erfolglos. Zum Beispiel Kindergartenkinder erklären Quantenmechanik. Ein interessantes Experiment. Sie bekamen einen Film über Quantenmechanik vorgeführt, der sie natürlich komplett überforderte. Selbst mich komplett überforderte. Und anschließend wurden sie aufgefordert, die Quantenmechanik zu erklären. Wohlgemerkt, nicht den Film nachzuerzählen, sondern wirklich das Prinzip der Quantenmechanik. In den 90ern dann mit dem Finger auf der Landkarte. Pensionäre beschreiben ferne Orte. Nach der Maueröffnung bin ich dafür wieder rüber in den Osten und habe Aufnahmen in Seniorenheimen gemacht. Ach, dann eine Unmenge Sachen, an die ich mich selbst nicht mehr erinnere. Bis zum Beweis des Gegenteils. Flüchtige Aromen. Migräne über Westafrika. Ich wollte doch nur dabei sein. Bitte abschalten. Ein Radioexperiment. 21 Körperhaltungen aus Otto-Katalogen. Kavaliersdelikt. Und die 3 Sprachpossen. Mit dem Drahtesel zur Bordsteinschwalbe, am Schlawittchen ins Kittchen und ein Aas auf der Bassgeige. Du Fuchs, irgendwie macht es mich traurig, dass die bösen Rundfunkleute den armen Pressler das alles nicht haben machen lassen. Gemein sind die. Richtig fies. Kein Wunder, dass er wütend auf das Hörspiel ist. Ja, das wäre ich auch. Unter Garantie. Das Hörspiel hat ausgedient und gehört in die Reststofftonne. Denn einen Reststoff lässt sich in jedem noch so an den Haaren herbeigezogenen Stück finden, aus dem andere vielleicht doch noch etwas machen können. In 1-2 Jahrhunderten. In 1-2 Jahrhunderten? Was meinst du? Ob wir da noch leben? Natürlich, Hase. Und dann machen wir das mit den Hörspielen. Glaubst du, das können wir? Aber natürlich. Siehst du das? In diesem Notizbuch schreibe ich mir alles Wichtige zum Hörspiel auf. Zum Beispiel hier. Ein ganz wichtiger Hinweis von Alfred Auerbach. der Verfasser des Hörspiels, wird das Reich des Sichtbaren meiden, die Schatten und die Nacht bevorzugen, die Fantastik der Winkel, in denen man tuscheln hört. Sein Ohr wird überfein an den Wänden horchen, wieder ins Unsehbare hinauffantasieren, die dunklen Kerker betasten, den Blinden gleich eine eigene, feinere Welt für sich entdecken und liebend hegen. Im ersten Hörspielbuch des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1950 findet sich gleich an erster Stelle das Hörspiel »Die 5 Sekunden des Mahatma Gandhi« von Walter Erich Schäfer. Ein pathetisch gequälter Mist über die letzten Sekunden im Leben von Gandhi, der mit Erde, Fluss, Wind und einer Kugel spricht. Schäfer, 1901 geboren, lässt seine Vita mit den damals üblichen Auslassungen auflisten, ging 1939 an die Mannheimer Bühne und gibt seine Arbeiten ohne Jahreszahl wieder, da man sonst hätte drauf kommen können, dass Schwarzmann und die Magd aus dem Jahre 1934 im Rahmen der geforderten Funk-, Volks- und Bauernstücke entstand. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie nun Polizei, Protokoll, ein Collage-Hörstück von Gerhard Pressler. Mitternacht ist bereits vorbei, als zwei Mädchen auf ihrem Nachhauseweg durch die menschenleere Turmstraße kommen. Obwohl sich die beiden angeregt unterhalten, bemerken sie auf der anderen Straßenseite einen Mann mit einer prall gefüllten Aktentasche, der sich an der Ladentür der Kunsthandlung zu schaffen macht. Die beiden Mädchen ahnen nicht, dass der Mann, den sie für einen Betrunkenen halten, mit großer Wahrscheinlichkeit den Kunsthändler erschlagen hat. Er konnte glaubhaft machen, dass ihm diese Skimütze bei einem Winterurlaub im Allgäu abhanden gekommen sei. Noch bevor jemand auf den ausgelösten Alarm reagieren kann, verlassen die Einbrecher wieder den Tatort. Sie erbeuten Teppiche im Wert von 40.000 Mark. Wenn man sich den Zettel genauer betrachtet, sieht man, dass er von zwei verschiedenen Personen geschrieben ist. Da ist einmal die recht flüssige Schrift in der linken Spalte mit den Posten Käse, Butter, Brot, Senf, Marmelade, Eier, SZ-Schnitten, Bratfolie, Brühwürfel, Küchenrolle, in der nur Großbuchstaben verwendet werden. Und zum anderen in der rechten Spalte mit ungelenker Hand geschrieben die drei Worte Spielkarten, Sonnencreme, Reisetabletten. Und dann bemerkt die junge Frau etwas Seltsames. Auf dem Armaturenbrett und der Innenseite der Beifahrertür kleben mehrere Abbildungen der Schlümpfe. Mehrfach versucht sie, andere Verkehrsteilnehmer auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Wer zur nächtlichen Stunde leichtfertig Einblick in seine gut gefüllte Brieftasche gegeben hat, kann auf dem Nachhauseweg leicht Opfer eines sogenannten Zech-Anschlussraubes werden. Um nicht mit leeren Händen zu kommen, hat Dieter Huber einen Kuchen gebacken. Ein Unbekannter, der sein Foto in einen Ausweis mit dem Namen Malinowski montiert hat und durch starkes Lispeln auffällt, erwirbt am 2. Februar bei einer Firma in Luxemburg einen sogenannten Firmenmantel, das heißt das Recht, den Firmennamen für eigene Geschäfte benutzen zu können. Die meiste Zeit seines Lebens denkt man nach vorn. Das ist ganz natürlich. Selbst wenn man zurückschaut, denkt man nach vorn, weil man nach Fehlern sucht, die man vermeiden möchte, nach Lücken, die man noch füllen möchte. Ich erinnere mich noch recht genau an meinen 70. Geburtstag. Alles erschien mir in diesem Moment gleichermaßen sinnlos. Die geglückten Produktionen, die missratenen, die nie gesendeten, die nie eingereichten, die nie zu Papier gebrachten. Ich war nun 70, also schon alt. Ein Alter zumindest, das viele meiner Kollegen nicht erreicht haben. Schau mal, was ich hier gefunden habe, Hase. Was ist das? Die verfallene Folge von den Hesselbachs. Herr Hesselbach und die Gruppe 67? Der Wolf Schmidt, der wäre dieses Jahr 111 geworden und ist schon 47 Jahre tot. Wolf Schmidt, ich kann mich noch gut an ihn erinnern. Ja, die Eltern schauten Hesselbach und die Kinder hörten uns im Kinderfunk. Und wie alt die Mama und der Baba aussahen. Dabei waren die erst Anfang 40. Das war damals eben so. Die Kinder waren jung und die Erwachsenen alt. Heute ist es umgekehrt. Vielleicht sollten wir Kinderfunk für Erwachsene machen. Keine schlechte Idee, Hase. Und als Vorlage nehmen wir das hier. Jetzt sag schon, was du da hast. Eine alte Hörspielrevue von Pressler. Ein Leben ohne Gestern. Aus dem Jahr 1955. Oh, toll. Ich war... Doch was ich war, das wollte niemand wirklich wissen. Selbst beste Freunde radierten mich schon bald aus ihrem Gewissen. Ich ging, doch wenn ich ging, man wollte mich nicht vermissen. Bei dem schönsten Sonnenuntergang wollte man mich nicht küssen. Ich bin wie Dampf, der sich verirrt hat in ein Nichtsauslärm. Der Himmel, leerer Kopf, die Straßen, mein Gedärm. Vom Fenster fällt ein unsichtbarer Hagel in die Nacht. Im zweiten Stock wird Licht erst an, dann wieder ausgemacht. Die Aschereste folgen spät, allein den krummen Gassen. Es ist die Welt der Fantasie, die wir als letztes lassen. Ich war... Doch was ich war, das wollte niemand wirklich wissen. Selbst beste Freunde radierten mich schon bald aus ihrem Gewissen. Mir fällt gerade dieser sehr gute Witz ein, den meine zweite Frau einmal vor vielen Jahren machte. Wir saßen an einem Sommertag auf der Couch. Die Tür zum Balkon war offen. Und aus irgendeinem Grund waren wir darauf gekommen, uns gegenseitig Quizfragen zu stellen. Ich vermute, es hing mit irgendeiner Produktion von mir zusammen. Stimmt. Wir wollten, glaube ich, herausfinden, ob man irgendwelche Menschen oder Tiere oder Objekte oder was auch immer mit Hilfe von zwei Qualitäten erraten kann. Auf jeden Fall will ich Sie den Begriff Schildkröte erraten lassen und sage, wird sehr alt... Und hat einen Panzer. Worauf sie völlig spontan antwortet, Ernst Jünger. Wie alt ist er geworden? 102 oder 103? Älter bestimmt nicht. Mit 101, habe ich mal irgendwo gelesen, ist er noch zum Katholizismus konvertiert. Eigentlich eine gute Idee. Das hat was. Das könnte ich mir doch auch vornehmen. Eine Geste, die so ganz aus der Zeit gefallen ist, im doppelten Sinn. Die ersten 100 Jahre lebt man so weg und macht alles, was einem in den Sinn kommt, oder eben die Vorsehung oder wer auch immer von einem verlangt. Und dann mit 101, da besinnt man sich auf die inneren Werte. Erinnert sich an die Pascalsche Wette und denkt, warum nicht? Doch, das mache ich. Vielleicht fällt bei mir das Sakrament der Taufe dann mit dem Sakrament der letzten Ölung zusammen. Na, weit auseinander werden sie nicht liegen. Ein paar Anekdoten sollte man schon für die Nachwelt hinterlassen. Von welchem Sender kam die damals zu meinem 90. Irgendwie kann ich mich schlechter an den erinnern als an meinen 70. Obwohl der 90. doch viel näher liegt. Aber das kehrt sich eben um im Alter. Ein Leben ohne Gestern. Eine Hörspielrevue. 1955. Banal die Wahrheit, traurig alles, was ein Ende hat. Sumpf das Leben, schneelos letzter Urlaub in Zermatt. Wir stehen fein gemacht vor des Fotografen Ola Kehle. Es wird Morgen, es wird Nacht, auch wenn ich dich jetzt quäle. Mutter kauft danach ein Eis und sagt, iss langsam, spaß dir auf. Das Leben geht so schnell vorbei, schau nie runter, immer rauf. Ist's wahr? Ich war mal jung, jetzt weiß ich nicht mehr, was die Uhr sagt. Ist's 10:45 oder doch schon 11:55? Die Zeit an mir wie eine Maus nagt. Noch besser kann ich mich an meinen 7. Geburtstag erinnern. Ich war mit meinem Vater im Funk und bekam von Magda Stolze, die gerade die Hauptrolle in einer Produktion meines Vaters hatte, ein kleines Geschenk. Ich glaube, es war ein Würfelbecher aus Leder mit 3 Würfeln aus Elfenbein. Magda Stolze war eine überaus beeindruckende Frau, vor allem für mich als 7-Jährigen. Ich wollte später immer mal was mit ihr machen, aber es ist aus irgendeinem Grund nie dazu gekommen. Und dann kam diese tragische Geschichte mit ihrem Mann. Danach hat sie sich komplett zurückgezogen. Gern hätte ich sie wenigstens einmal besucht. Aber Freunde rieten mir ab. Ich solle sie lieber so in Erinnerung behalten, wie ich sie von damals kannte. Also bin ich nur zu ihrer Beerdigung gegangen. Eine traurige Angelegenheit. Aber ich würde doch was ganz anderes erzählen. Die Jacke, die ich selbst vor einer Stunde hingelegt habe auf den Stuhl, erscheint mir jetzt durch Zeit hinweg gefehlt. Erinnerung zu sein an die Permanenz des Sterbens. Die im Keim erstickte Hoffnung und vollkommenen Werden. Da ich selbst nicht mehr der bin, der in dem Moment ich war. Erscheine ich mir als Geist und mach Erkenntnis offenbar. Dass ich im Jetzt nur Wiedergänger des Vergangenen bin. Denn alles lebt nur, was schon war, und lebt nur so dahin. Im Jetzt, das sich kurz auffüllt und ist bereits vergangen. Hält uns durch sein Vergehen auf immer in sich gefangen. Damals, bei meinem 90. da hatten sie niemand von Rang und Namen zu mir geschickt, also kein Joachim Kaiser oder Radatz, sondern 2 namenlose Hansel, die zu zweit kamen, weil sie eben allein nichts darstellten. Daran konnte ich erkennen, dass mein Stern längst irgendwo verglüht oder versunken war. Und die fragten mich, ob ich mir vorstellen könnte, noch einmal eine Hörspielproduktion zu machen. Und damals habe ich so rumgedruckst. Wahrscheinlich wollte ich nicht eitel erscheinen oder als jemand, der seine Kräfte überschätzt. Ich habe dann irgendwas gefaselt, dass ich auf mein Lebenswerk zurückschaue, das aber als im Wesentlichen abgeschlossen betrachte. Obwohl das natürlich nicht stimmte. Ich hatte damals sogar eine ziemliche Wut im Bauch, wegen verschiedener unangenehmer Dinge, die jetzt aber an dieser Stelle egal sind. Und ich habe ja dann auch noch Drahtseilakt und letzter Aufguss gemacht und bei Frau Engelmann geht ins Bad mitgewirkt. Aber auch darum geht's nicht. Heute Morgen nämlich, als ich aufgewacht bin, da hatte ich wieder einen Titel im Kopf. Einen Titel, da hätte ich Lust, mich hinzusetzen und etwas dazu zu schreiben. Der Titel war Verstörungstheorien. Liebe Kinder, ihr hört nun das Hörspiel Verstörungstheorien von Gerhard Pressler, eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 2024. Die Idee für dieses Hörspiel hatte ein Mann, der dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Das ist der Gerhard Pressler. Aber gemacht haben dieses Hörspiel zwei, die ihr sehr gut kennt, nämlich der Hase und der Fuchs. Genau. Und gut habt ihr das gemacht, ihr beiden. Danke. Und jetzt wünscht den Kindern da draußen viel Spaß und gute Unterhaltung. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Verstörungstheorie Nummer 1. Überleben in der Nische. Wie alles in der Nische überlebe, selbst die Revolution, selbst der Dürrenmatt und die Kaschnitz, weshalb er gerne auf so ein Nischenüberleben verzichte. Selbst wenn man ihm sonst nichts anbieten könne. Denn lieber gehe er zusammen mit den tausenden unkategorisierter und unbenannter Insekten aus dem abgeholzten Regenwald oder dem abgeholzten Taunus oder dem abgeholzten Schrebergarten hier zwei Straßen weiter drauf, anstatt als beringter Darwin-Fink in der Nische der Galapagos-Inseln zu überleben oder was die Gesellschaft eben noch für Nischen der Entfremdung parat habe. Dort irgendwo in diesem unendlichen Ramschladen zwischen Rollator und Seehilfe. Verstörungstheorie Nummer 2. Dialogsimulation. Solange man nicht danach frage, was es zu hören und was es zu sehen gäbe, sei die Frage nach dem Wie nicht zu beantworten. Aber genau das zu verschleiern, sei ja eben die Aufgabe dieser nicht enden wollenden und aus allen Kanälen dröhnenden Podcasts, dieser unendlichen Dialogsimulationen, diese Parodien der Erkenntnisgewinnung, diese Verhöhnungen des Dokumentarischen, um das man sich doch irgendwann einmal ernsthaft bemüht habe, zumindest er sich bemüht habe, dafür könne er Beweise beibringen, zumindest versucht habe, eine Theorie des Dokumentarischen zu entwickeln, einen Ansatz, während es jetzt nur noch darum gehe, wie etwas gemacht sei, wie etwas rüberkomme und was für ein Gefühl man dabei habe, wenn etwas rüberkomme. Verstörungstheorie Nummer 3. Rüberbringen. In diesem ganzen Rüberbringen und Rüberkommen sei das Wichtigste, dass keiner klüger sei als der andere, weshalb man sich nach dem Dümmsten ausrichte und für den sorge und sich um den kümmere. So wie man dort, wo man früher in Reportagen und Berichten im Fernsehen Reporter habe sprechen lassen, die sich mit dem Thema beschäftigt hatten, heute stattdessen Leute auf der Straße befrage, was die so meinen, damit man das dann auch meinen kann, weil sich die Blöden wiedererkennen wollen. Denn wenn sie sich nicht wiedererkennen, dann werden sie sauer und schalten ab. Und erdrosseln den Nachbarn und den Herrn Pfarrer und wenn kein anderer da ist, auch den Bürgermeister oder den Stadtrat. Weshalb man die Leute mit diesen Straßenumfragen von ihresgleichen beruhigt, damit sie sich nicht aufregen, sondern ein drittes und viertes Bier trinken und dann einschlafen. Verstörungstheorie Nummer 4. Ruhe im Karton. Für Ruhe im Karton müsse man eben was investieren. Da müsse man sich eben auf den kleinsten gemeinsamen Nenner begeben und der finde sich nun mal im wissenlosen Meinen. Das Hörspiel aber, das sei das meinungslose Wissen gewesen in seinen besten Momenten. So wenige diese Momente auch gewesen sein mögen. Und diese Geschichte sei nun zu Ende. So wie die andere Geschichte. Überhaupt die Geschichte zu Ende sei. Allerdings nicht so, wie man sich das Ende des 20. Jahrhunderts gedacht habe, als man tatsächlich der Meinung gewesen sei, der Zenit der Entwicklung sei nun erreicht und der Weltgeist habe sich dadurch verwirklicht, dass er den Osten mit seinen kommunistischen Experimenten dem Westen ausgeliefert habe. Während sich nun herausstelle, dass es genau umgekehrt sei, dass der Westen in diesem Pyrrhus-Sieg endgültig kapituliert habe, das schäle sich nun alles langsam heraus und dass er Teil einer Zeit gewesen sei, in der sich für einen Moment eine Form der Kultur entwickelt habe, die keinesfalls unproblematisch gewesen sei, aber eben reichhaltig und in Bewegung, weil es noch etwas zu erreichen gegeben habe, etwas, von dem man selbst nicht gewusst habe, was es wohl sei. Jetzt hingegen wisse man bereits alles, habe alles bereits gesehen und gehört. Es gehe nicht mehr um Erleben, geschweige denn um Erfahrung, sondern nur noch darum, sich selbst in die Simulation einzuschreiben, mit einzubringen. Deshalb allein stünden sie vor einem bestimmten Café Schlange, um dort drin dasselbe zu bestellen wie Zehntausende vor ihnen und dasselbe Foto von dem Bestellten zu machen. Ein Leben ohne Gestern. Eine Hörspielrevue. 1955. Er wurde reingetragen von einem Herrn Fritz Klein. Erst wollte keiner was sagen, dann fing man an zu klagen. Der Schluss, wer muss das sein? Wir waren doch grad und überhaupt und ausgerechnet heut. Um 10 Uhr habe ich einen Termin und morgen muss ich nach Berlin. Den Schluss stört das kein Deut. Nun hören Sie mal, mein bester Schluss, sagt jetzt ein Herr im Frack. Mir ist ja klar, dass Ihre Pflicht von ganz besonderem Gewicht, doch einfach so zack, zack. Wenn man überlegt, was ich damals alles schon gemacht habe. Bitte, Herr Harig, das ist jetzt etwas unpassend. Wir sind gerade bei der Abschlussnummer unserer großen Hörspielrevue. Hörspielrevue, Hörspielrevue. Ein einziger Rückschritt ist das Ganze. Überlegen Sie doch mal, Staatsbegräbnis von 1969, das ist komplett kollagiert aus authentischem Tonbandmaterial und das war vor fast 100 Jahren. 55 Jahren, aber auch das ist zugegebenermaßen schon eine ganze Weile her. Genau, lange her. Oder das Fußballspiel, noch älter, 1967 für den Saarländischen Rundfunk, das entstand aus einem längeren Text mit dem gleichen Titel, in dem Permutation und Anakolut als rhetorische Formen den Sachverhalt demonstrieren. Ja, aber eben nicht dekonstruieren, wie ich in meinem Fußballhörspiel. Rohrwolf, also dass Sie sich hierher trauen, das nenne ich mutig. Wann haben Sie denn damit angefangen? Mit Ihren sogenannten Fußballhörspielen, wenn ich fragen darf. Wann denn? Ja, Anfang der 70er. Ja, eben, genau. 5 Jahre, ganze 5 Jahre. Eine komplette Hörspielgeneration nach meinem Fußballspiel. Aber mein Ansatz. Ansatz. Ideen braucht man. Innovativ muss man sein. Die Herren, können wir jetzt fortfahren? Schon die vielfältigen Bezeichnungen des Hörspiels. Radioplay, Radiodrama, Sende- und Funkspiel, Funk- oder Hördrama, Hörbild, akustischer Film verweisen auf eine offene Form dieser Gattung. Das sollten wir unbedingt gleich in der Kantine vertiefen, Herr Hall. Ja, ja, ja. Die Masse staunt und wundert sich, man flüstert, stößt sich an. Das kann nicht sein, das gibt es nicht, war gestern erst beim Arzt die Gicht. Der Schluss hält sie im Bann. Nach vorn drängt sich nun feierlich ein dick zufriedener Mann. Ich bin vom Amt, verstehen Sie mich, und ohne Stempel geht das nicht, da käm ja jeder an. Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen Dank sagen für die Ehrung, die Sie mir haben zuteilwerden lassen, für die Worte der Zustimmung und Anerkennung, die Sie für meine Arbeiten ausgesprochen haben. Die Ehrung, die ich heute empfangen durfte, kommt nicht von den Hörern schlechthin, sondern von denen, für die das Hören eine erhöhte, eine zentrale Bedeutung gewonnen hat. Das erhöht mir auch den Wert dieser Anerkennung. Mein lieber, verehrter Günther Eich, es ist uns allen eine Ehre, dass Sie hier persönlich vorbeischauen. Nun werden Sie im Stillen denken, dass ich doch gewaltsam und reichlich weit abgeschweift bin. Hat das alles noch etwas mit dem Hörspiel zu tun? Genau, genau. Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Mit dem Hörspiel allein freilich nicht, aber doch insofern, als das Hörspiel ein Teil im Zusammenhang des Schreibens und Denkens unserer Zeit ist. Wie Sie ganz richtig sagen, unserer Zeit, also hier und heute. Und wir schreiben das Jahr 2024 und müssen leider feststellen, dass sich das Hörspiel, nun, wie soll man sagen, das Wort Krise ist so abgegriffen, so banal und nichtssagend. Im Hintergrund 2 Liebende, die ihre Zeit verküsst. Sie schauen sich an und wollen mehr. Sie sagt noch einmal, kleiner Bär, haben wir nicht was vermisst? Ein Philosoph meldet sich zu Wort, ein sehr belesener Mann. Die Frage ist, gibt's einen Ort, gibt es ein Leben oder Wort, mit dem man weiter kann? Die Frage stellt er in den Raum, die anderen stört das nicht. Sie fangen jetzt zu trampeln an, schauen prüfend Tür und Fenster an. Die Sonne lässt ihr Licht. Man könnte von hier aus noch vieles erörtern, etwa wie die im Hörspiel entdeckten und errungenen formalen Mittel auf die anderen literarischen Gattungen einwirken, wie sie übernommen werden in Drama und Roman. Genau das meine ich auch. Danke, Herr Schwitzke, dass Sie mir da zur Seite springen. Ich bin froh, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass es für das Hörspiel noch keine hamburgische Dramaturgie gibt und ich fühle mich in diesem anarchischen Zustand, der Experimente weder fordert noch verbietet, recht wohl. Das freut mich für dich, Günther. Aber zum Beispiel Blumenstück aus dem Jahr 1968, das war wieder etwas völlig anderes, was völlig Neues. Ich habe das seinerzeit praktisch im Jahresrhythmus ein neues Genre entwickelt. Und wer kennt heute noch meinen Namen, geschweige denn meine Arbeiten? Guten Abend. Ich darf voraussetzen, dass allen Menschen der troische Krieg noch ein Begriff ist. Ich befürchte, Herr Hildesheimer, das können Sie bedauerlicherweise nicht länger voraussetzen. Ja, Wolfgang, wir sind aus der Zeit gefallen. Verstehst du? Weg, aus, vorbei. Was ist nur los? Warum nur wir? Was haben wir getan? Es gibt doch nichts Besonderes hier. Brauchen Sie Geld, ein Kleinklavier? Wir fassen gern mit an. Ich finde, das ist ungerecht. Empört sich eine Frau. Wir leben hier mit gutem Recht. Es geht mal besser und mal schlecht, doch ohne Großradar. Wir wollten doch schon immer mal und nächstes Jahr und dann. Der schöne Urlaub, die Epoche, gebt uns doch noch eine Woche. Dann fangen wir was an. Meine ich, dass es für alles, was geschrieben wird und also auch für das Hörspiel auf etwas anderes ankommt. Und auf was, wenn ich fragen darf? Starallüren aus dem Jahr 1967 zum Beispiel, das war so etwas wie eine grammatische Lektion, in der die Spielbarkeit einer Wortfindung... Bitte, Herr Harig, Sie hatten doch schon Ihren Endmonolog. Ich weiß nicht, warum Sie jetzt noch einmal... Ich habe ja dann mit dem Hörspiel aufgehört. Später dann ganz mit dem Schreiben, hab nur noch meine Bildcollage. Ja, Wolfgang, bei mir war das genauso. Ich hab ja schon zeitig mit dem Hörspiel aufgehört. Auch das hatten wir bereits, Herr Dürrenmatt. Gut, gut. Die einen hören auf, die anderen machen weiter. Aber mich würde noch interessieren, was Herr Eich sagen wollte, auf was es wirklich ankommt beim Hörspiel. Dass es darauf ankommt, dass alles Geschriebene sich der Theologie nähert. Der Schluss stand da und sagte nichts, er hörte einfach auf. Es brannte bald kein Lichtlein mehr, die Fische waren weg samt Meer und niemand war mehr irgendwer. Zu Ende war der Lauf. Wie schön, noch einmal die alten Weggefährten zu hören. Sprich, damit ich dich sehe. Ich denke, höre. Ach, Häslein, das ist doch gerade der Witz. Aber es ist spät geworden. Dir fallen ja schon die Äuglein zu. Ja, es ist spät. Gute Nacht, Fuchs. Gute Nacht, Pressler. Ja, gute Nacht, Pressler. Und alles Gute zum 100. Gute Nacht, ihr zwei beiden. Drei typische Beispiele seien hier zu erklären. Der Bedeutungsrahmen, einem zufälligen Ereignis wie eine neue. Der dunkle Fleck von Lena Marie Neuberg und Linus Stembach. Sie hörten Verstörungstheorien von Gerhard Pressler. Ein Leben im Ton mit von Frank Witzel. Maximilian Brauer. Mit Maximilian Brauer, Lena Ujendowski, Friederike Kempter, Bettina Lamprecht, Martin Bross, Holger Stockhaus, Christoph Pütthoff und Matthias Habich. Besetzung und Regieassistenz Tamina Alonso. Ton und Technik Julia Kümmel und Ursula Portyra. Komposition und Musik der Autor. Regie Leonhard Koppelmann. Ich habe den Preis der Kriegsblinden bekommen und soll meine Dankesrede halten. Die vorbereiteten Blätter sind durcheinander geraten. Ich will Zeit gewinnen, um sie zu ordnen. Und beginne mit der Begrüßung und sage: Liebe Kriegswitwen, Waisen und Hinterbliebenenrente. Der Schizophrene ist von der Realität seiner wahnhaften Erlebnisse felsenfest und unkorrigierbar überzeugt und braucht keine Beweise dafür. Produktion Hessischer Rundfunk 2024. Dramaturgie und Redaktion Leonhard Koppelmann. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.